waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, Thema. Kommt ein Mann zum Arzt. Ja, sagt der Doktor. Dann entkleiden Sie sich mal. Der Mann zieht sich aus. Doktor kommt rein, will untersuchen. Dann, oh, Mann. Sie hätten sich aber vorher mal waschen können. Aber Herr Doktor, ich bade jeden Tag. Herr Gott, dann wechseln Sie doch mal das Wasser. Herr Doktor, ich habe ein ganz schlimmes Bein. Ein so schlimmes Bein, naja, machen Sie mal frei. Der krempelt es hoch, sagt der Kollege. Mann, so ein schmutziges Bein. Waschen, Mann, waschen. Ich wette, das ist das schmutzigste Bein in ganz Berlin. Sagt er, nee, verloren die Wette. Jetzt krempel ich das andere hoch. Brösel, kommt schön abgefüllt, so mit 16 Korn, 20 Bier, so morgens um 5 Uhr nach Haus. Für Haustür ist sehr komisch, nicht? Tür geht auf, wer steht drin? Deine Frau. Hat ein nagelneues Nudelholz in der Hand. Sagt er, das heik, gern. Keine Pulle, Schnaps in Haus, aber neue Möbel kaufen. Kommt ein Mann zum Arzt. Allein, diesmal ist es ein Nervenarzt. Setz dich hin. Ja, sagt der Doktor, wo fehlt's denn? Moment, Herr Doktor. Holt sich die Zigarette raus, macht die Zigarette auf, krümelt den Tabak raus, stecken sich in die Nasenlöcher. Der Arzt guckt sie das an, sagt, Mann, Sie haben aber wirklich Hilfe nötig. Ja, Herr Doktor. Kann ich bitte Feuer haben? Kommt ein Mann zum Augenarzt. Nimmt die Brille ab. Aha. Der Doktor, die alte ist wohl nicht mehr scharf genug, ne? Das geht sie in den Dreck an, ich will eine neue Brille haben. Ein junges Mädchen sagt, Herr Doktor, wollen Sie mir nicht helfen? Es juckt mir so zwischen den Zehen. Ach Gott, Mädchen, zwischen welchen denn? Zwischen den beiden Großen. Medizinische Fakultät, Examination durch den Professor. Kandidatin Müller. Bitte sagen Sie mir doch mal, welches menschliche Organ vergrößert sich in der Erregung um, na, bis zu 8-mal? Oh. Herr Professor, ach bitte, Herr Professor, können Sie diese Frage nicht einem männlichen Kommilitonen stellen? Der guckt Sie ganz erstaunt an. In dem sieht er oben, dass sich jemand meldet hat. Ja, Meier, das ist... Die Pupille, Herr Professor. Ja, sehr gut, Herr Müller. Und Ihnen, Fräulein Meier, möchte ich nur sagen, gehen Sie nicht mit allzu großen Erwartungen in die Ehe. Hab ich noch einen schönen vergessen aus der Schule. Prüfung durch den Schulrat. Kommt in die Klasse, Kinder springen auf, stehen alle. Ja, die Kinder schön setzen. Nur eine kleine Examination. Wir nehmen ein paar Hauptwörter durch. Ja, du, sag mal eins. Hurenbock. Der Schulrat guckt erstaunt und sagt, was ist denn? Ja, bitte du da. Nutte. Also jetzt schlägt's 13. Also, zum Lehrer gewandt. Herr Müller, woher haben diese Kinder das? Ja, dachte, das weiß ich auch nicht, wo diese Arschlöcher das hier haben. Kommt ein Mann zum Arzt. Herr Doktor, ich meine, ich... Herr Doktor, ich glaube, ich bin geschlechtskrank. Na ja, dann brauchen Sie nicht so leise zu sprechen. Zeigen Sie mal her, ist doch ganz normal. Nein, nicht den Finger. Ha ha ha ha ha! Nein! Auch nicht die Zunge! Herr Gott, nur Mann, und zieh doch mal die Hose runter. Ach, sagt er, damit geht's auch. War wieder ins Stubenrein. Im hohen Norden von Kanada, weit ab von jeder menschlichen Ansiedlung, ein riesengroßes Holzfällercamp. Feierabend, die Leute stehen rum, trinken was. Alle solche Schränke von Jungs. Kommt auf einmal im Tor ein ganz kleiner Mann. Kleinen schwarzen Anzug, kleines schwarzes Körperchen, einen ganz kleinen schwarzen Hut auf. Und dieser Junge, was bist du denn hier? Hast du dich verirrt? Nein, ich möchte bitte auch Bäume fällen, mit wenn's recht ist. Sagt er, du Spinner. Dann zeig uns doch mal, was du kannst. Wollen Sie ihren Spaß machen? Der macht sein kleines schwarzes Köfferchen aus, holt ein kleines Beilchen raus, geht an eine uralte Korkeiche und rums, die Eiche fällt um. Mensch, sagen die, Junge, wo hast du denn das gelernt? Sagt er, in der Sahara. Du Quatschkorb, sagen die, da gibt's doch gar keine Bäume. Ja, jetzt nicht mehr. Also, ein neuer Arzt in der Nervenheilanstalt macht seine erste Visite, unterhält sich mit den Patienten, soweit es möglich ist in der Nervenheilanstalt. Kommt also zu einem Kranken, der gar nicht so krank aussieht und sagt, sagen Sie mal, warum sind Sie denn hier? Ach, sagt der Herr Doktor, ich mag so gerne baumwollene Socken. Ist das merkwürdig? Da haben wir Ähnlichkeiten, die mag ich auch sehr gern. Ja, Herr Doktor, nehmen Sie mit Essig und Öl oder nehmen Sie nur ein Stückchen Zitrone dazu? Kommt ein Mann zum Arzt. Herr Doktor, helfen Sie mir, ich habe einen furchtbaren Juckreiz. Ja, wo denn? Nee, nicht da. In der leichten Gegend da irgendwo. Ach, sagt dann, komm, ziehen Sie sich mal aus. Das werden wir gleich haben. Untersucht ihn, sagt, ei, da haben wir den Schwerverbrecher. Was ist es denn, Herr Doktor? Eine tote Filzlaus. Oh. Moment mal, Doktor, eine tote Filzlaus kann doch wohl nicht so jucken. Nee, sagt er, die nicht. Aber die 300 anderen, die den Totentanz aufführen. Na, jetzt mal was anderes. Kommt eine Frau zum Arzt, ne? Sagt der Doktor, Herr Doktor, seit 4 Jahren bin ich verheiratet. Und ich bin immer noch unschuldig. Wie ist das möglich? Ja, mein Mann, der ist, ich weiß auch nicht. Wieso? Kann das nicht? Der kommt nie. Ich weiß nicht. Wissen Sie was? Sie bringen zur nächsten Sprechstunde Ihren Mann mit. Dann werden wir mit Ihrem Mann sprechen. Und dann wird das schon irgendwie in Ordnung gehen. Ach, danke, Herr Doktor, danke. Nächste Sprechstunde, der Mann kommt mit. Tag, Herr Doktor. Also passen Sie auf. Ihre Frau ist noch unschuldig. Sie haben wirklich keine Ahnung. Nein, Herr Doktor. Sie haben auch Angst. Nein, ja, Herr Doktor. Naja, nach der neuesten Therapie, die auch in Vereinigten Staaten angewandt wird, der Doktor ist nicht prüde, sagt, also, guter Mann, Sprechstundenhilfe raus, ich zeig's Ihnen. Als er fertig ist, sagt er, so, haben Sie es gesehen? Ja. Sagt er, und sowas machen wir nun jede Woche mit Ihrer Frau, ja? Muss ich denn immer mitkommen? Also jetzt kommt einer, der mir selber gefällt. Innocentia Park. Der Omas und Opas sitzen auf den Bänken, in der Sonne. 2 Opas auf einer Bank. Sagt der eine, sag mal, Engel, wie ist es denn noch mit den Frauen? Was, nur hier? Ja, so, fein noch. Da bloß richtig so mit einem, immer noch richtig tüchtig. Nur mit einer Ausnahme, nicht mache ich es, ich mache es nicht, im Juli und August. Aha, da ist es dir zu warm, ne? Nee, da ist der Mann im Urlaub, der mir mal rauf und runter hilft. In der Hochzeitsnacht steht der junge Ehemann, sehr eitel, vom Spiegel, betrachtet sie von oben bis unten und sagt, ja, ja, ja, ja. Gucken wir sie tiefer und sagt er, ja, mein Junge, wenn du 2 Zentimeter mehr hättest, wärst du König. Die Stimme von deiner Frau hinten aus dem Bett. Ja, und wenn du 2 Zentimeter weniger hättest, wärst du eine Königin. Ein Mädchenpensionat bereitet einen Urlaubsausgang vor. Die Direktorin nimmt sich die jungen Mädchen vor und sagt, Kinder, ein paar Ermahnungen mit auf den Weg. Keine Auffälligkeit in den Straßen unserer Kleinstadt. Keine obszönen Reden. Und vor allen Dingen, Kinder, wenn euch Männer ansprechen, bitte reagiert nicht drauf. Lohnt sich eine halbe Stunde Sünde, um in Schande zu leben, ein ganzes Leben lang? Stille. Noch irgendwelche Fragen? Roswitha. Ja, Frau Oberin, sagen Sie mal, wie macht man das, dass es eine Stunde dauert? Bitte, bitte, bitte nicht, Herr Müller. Ich habe Skrupel. Macht nichts, ich bin geimpft. Dieselbe Internatsdirektorin prüft auf einem Spaziergang mit 4 Zöglingen durch einen wunderschönen Frühlingswald. Prüft sie, Kinder, was würdet ihr tun, wenn plötzlich, ihr geht allein spazieren, ein wilder Mann auf euch zukommt? 3 sagen sofort spontan, Frau Oberin, wir laufen sofort weg, wir laufen sofort weg. Na, und du, Roswitha? Sagt sie, ach, Frau Oberin, ich würde erst mal stehen bleiben. Dann würde ich ganz langsam meinen Rock hochziehen. Roswitha, bist du denn wann? Die ist völlig aus dem Häuschen. Ne? Ja, und dann würde ich dem Mann die Hose runterziehen. Roswitha! Und dann würde ich mal prüfen, wer schneller laufen kann. Fritzchen, angehender Teenager, wird für eine Blinddarmoperation vorbereitet, in den Operationssaal geschoben. Die OP-Schwester bereitet ihn vor, sieht, da ist schon ein leichter Flaum. Holt den Rasierapparat, fasst das Pimmelchen an und rasiert langsam, rasiert, rasiert. Plötzlich Fritzchen, Schwester, jetzt können Sie loslassen, jetzt steht er schon allein. Du, sag mal, Brösel, sprichst du nach dem Verkehr manchmal mit deiner Frau? Natürlich, wenn Telefon in der Nähe ist. Kommt eine Frau zum Arzt. Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor, Sie müssen unbedingt meinem Mann helfen. Der glaubt, er ist ein Pferd. Was? Wieso denn das? Wie äußert sich das? Ach, Herr Doktor, morgens, da fängt er an zu wiehern und mittags, da will er Hafer fressen und abends, da will er die Hufe beschlagen haben. Oh, gute Frau, das sind aber ganz gefährliche Symptome. Das wird eine ziemlich teure Angelegenheit. Geld spielt keine Rolle, er gewinnt ja jeden Sonntag beim Derby. Jetzt mal was anderes. Der Ehemann kommt nach Haus. Zu ungewöhnlicher Zeit findet, wie in üblichen Witzen, seine Frau mit einem nackten Mann im Bett. Er greift die Nachtischublade Pistole raus. Die Frau sagt, nicht schießen, Männer, nicht schießen! Was glaubst du, wer mir meinen Nazmantel, das Landhaus und den Mercedes gekauft hat? Sagt er, sie? Ja! Mann, decken Sie sich zu, sonst erkälten Sie sich! Liebling, wenn ich gewusst hätte, dass du noch Jungfrau bist, dann hätte ich mir mehr Zeit gelassen. Liebling, wenn ich gewusst hätte, dass du noch Zeit hast, dann hätte ich mir vorher die Strumpfhose ausgezogen. Kommt ein Mann zum Arzt. Herr Doktor, was Schreckliches passiert? Helfen Sie mir. Ich habe statt Kopfschmerztabletten an die Babypillen eingenommen. Beruhigen Sie sich. Untersucht ihn. Sagt. Nee. Tabletten haben geholfen. Alles okay, Sie kriegen kein Kind. War nicht so gut, ne? Aber was ist der Unterschied zwischen einem Penis und Personalausweis? Nur letzteren kann man zweimal verlängern lassen. Mensch, Brösel, ich habe jetzt 9 Kinder. Du hast nur 2 Kinder. Sag mal, wie machst du das? Was machst du denn? Ich werd verrückt. Ich sagte mir, es ist doch ein ganz einfaches Rezept. Wenn ich mit der Mama schlafe, dann, wenn ich merke, nun ist es bald soweit, dann zupfe ich ihr 2 Schamhaare aus, dann kriegt sie einen Schreck, mal jupp, und schon ist es erledigt. Sagt er, meinst du wirklich? Aber natürlich. Nach langer Zeit treffen sie sich wieder. Sein Freund ging geknickt. Sagt er, Mensch, sagt Brösel, was ist denn los? Hat's nicht geholfen? Sagt er, doch, natürlich, aber wir haben nur noch für 14 Tage Haare. Sexualkunde. In der Schule. Und zwar in der Vorschule. Der Lehrer fragt, na Kinder, habt ihr denn schon irgendeine Vermutung, wo die Babys herkommen? Oh, und jetzt geht's rund. Nicht? Der eine sagt, oh, da wird Zucker auf die Fensterbank gestreut. Der andere sagt, der Klapperstorch kommt nämlich. Und so geht das weiter und so geht das weiter. Nur Lisbeth, ganz hinten in der Ecke, die schüttelt immer nur mit dem Kopf. Sagt der Lehrer, Lisbeth, was hast du denn dazu zu sagen? Ach, wissen Sie, Herr Lehrer, wir sind arme Leute. Mein Papa muss alles selber machen. Die Mama ermahnt ihre Tochter vor der Hochzeit. Sagt, meine liebe Tochter, eins muss ich dir sagen. Zieh dich nie ganz nackt aus, sonst erlahmt das Interesse von deinem Ehemann sehr schnell. Oh, ja. Nach zwei Wochen kommt der Schwiegersohn zu Schwiegermutter und sagt, sag mal, Schwiegermama, habt ihr in eurer Familie mal irgendwann eine Geisteskrankheit gehabt? Sagt sie, wieso, bitte, was soll das? Ja, warum geht denn deine Tochter jeden Abend mit diesem albernen Stroh ins Bett? Na, sagt der Doktor, mein lieber Piepenbrink, hat die Medizin, die ich Ihnen letztes Mal gegeben habe, denn geholfen? Ach ja, Herr Doktor, eigentlich ganz gut, nicht? Zuerst ist der Keuchhusten bei den Kindern weggegangen. Dann ist das Furunkel vom Oma verschwunden. Und den Rest braucht Mama jetzt zum Silberputzen. Drei Jungs aus Parallelklassen sitzen am Schulhof und erzählen sich über Sexualkunde. Auch der Erste sagt, also wir haben oben angefangen und sind jetzt schon beim Nabel angelangt. Ach, das war, wir sind viel weiter. Wir fangen von unten an und wir sind jetzt schon da angelangt, wo es interessant wird. Ja, da sagt der Dritte, Mensch, ihr seid aber rückständig, wir bumsen schon 2 Wochen. So, jetzt müssen wir noch mal schön anständigen. Ja, aber kommt man zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe ja fürchterliche Schwierigkeiten. Immer, wenn ich den rechten Arm steif über den Kopf hebe und wenn ich den linken Arm weit wegstrecke, dann linken Arm langsam anwinkel und über den Kopf rumfuchtel und dann mit der rechten Hand nachstoße, dann kriege ich einen furchtbaren Stich im Nacken. Sagt der Doktor, Mann! Warum machen Sie auch solche Bewegungen? Ja, das, wie soll ich denn sonst meinen Mantel ausziehen?